Eines Tages, am Morgen des großen Quidditch-Spiels zwischen Gryffindor und Slytherin, geht Snape zum Schlossgelände hinunter, als er im Gewühl des Korridors einen Ruf hört. »Hey, wo willst du denn hin, Looney?« »Professor Snape«, ertönt eine vertraute Stimme und er dreht sich um, weil Miss Lovegood gerade neben ihm aufgetaucht ist. Sie trägt ihre magentafarbene Latzhose, den Hasenschal und einen Zweig von Beifuß hinter dem linken Ohr. »Gehen Sie zum Spiel?« »In der Tat.« »Ginny ist bei den Vorbereitungen«, sagt sie, als ob das etwas erklären würde. »Darf ich mit Ihnen gehen?« Snape schaut zurück, bis er drei Gryffindors aus Miss Lovegoods Jahrgang sieht, die mit zusammengekniffenen Augen dastehen, und er wirft ihnen den speziellen Blick zu, den er normalerweise für Wurmschwanz und ein paar andere reserviert, den, der besagt, »Wenn ihr nicht vorsichtig seid, werdet ihr den Bodensatz des morgigen Morgentees nicht sehen.« Sie huschen in die entgegengesetzte Richtung davon, doch als sie sich wieder zu Miss Lovegood umdreht, ist jede Spur dieses Ausdrucks verschwunden. »Natürlich«, sagt er milde und bittet sie, ihm zu folgen. Sie gehen einige Augenblicke schweigend, bevor Miss Lovegood ein leises »Oh, das hätte ich fast vergessen« ausstößt und in ihre Tasche greift, um ein kleines, in ein Taschentuch gewickeltes Bündel herauszuziehen. Snape bleibt stehen und sieht sie neugierig an, als sie es ihm hinhält. »Ich wollte Ihnen das hier geben«, beginnt sie, als er die Hand ausstreckt, um es zu nehmen. »Ich war vor ein paar Tagen bei den Testralen zu Besuch und habe am Rande einer Lichtung ein wenig Hirschzungenfarn gefunden. Es ist nicht viel, aber ich weiß, er ist selten und teuer, und so dachte ich, Sie können ihn gebrauchen.« »Und ja«, fügt sie hinzu, »ich habe darauf geachtet, die Wurzeln intakt zu lassen, damit er nachwachsen kann.« Snape begutachtet das halbe Dutzend sich kräuselnder Wedel, sein Mund steht leicht offen, seine Augenbrauen heben sich zu einem Ausdruck, der zu gleichen Teilen überrascht und seltsam berührt wirkt. »Das ist...« Selbst nach all der Zeit findet er es unvorstellbar, dass das Mädchen irgendeine Art von Vorliebe für ihn haben könnte. Aber als er von der Handvoll Farne zu ihrem strahlend erwartungsvollen Gesicht blickt, kann er nicht anders, als zu versuchen, die Tatsache zu begreifen, dass nein, dass er es sich nicht einbildet. Miss Lovegood mag ihn aufrichtig. »Das ist sehr nett von Ihnen«, sagt er schließlich, und diese durch und durch ehrlichen Worte kommen ihm so selbstverständlich vor, wie jede Lüge, die er je erzählt hat. »Ich kann ihn sehr gut gebrauchen. Danke.« »Sehr gern geschehen.« Er lässt ein winzig kleines Lächeln um seinen Mund spielen, während er das Päckchen verstaut und wieder in Richtung Stadion geht. »Nun, erzählen Sie mal, sind Sie mit Ihrem Salpeter-Experiment zu einem Ergebnis gekommen?« »Oh ja«, beginnt Miss Lovegood, bevor sie in ihre Erklärung des Themas einsteigt. Er hört aufmerksam zu, bis es Zeit ist, sich zu setzen, und dann trennen sich ihre Wege. Später in dieser Woche verwendet Snape den Farm in einem neuen traumloser Schlaftrank, mit dem er gerade experimentiert. Er fühlt sich zutiefst zufrieden, und das liegt nur zum Teil daran, dass das Gebräu ein Erfolg ist. »Es ist ein schöner Tag, um am Leben zu sein.« Snape ist sich nicht sicher, ob Dumbledore ihn verspottet oder nicht. Die beiden gehen gemeinsam durch die Mittagssonne, die durch die offenen Fensterrahmen strömt, und es ist für einige ein vertrauter Anblick. Der Schulleiter, gekleidet in üppiges Korallenblau und Gold, und der schwarz gekleidete Zaubertränkemeister, der wie ein Schatten direkt hinter seinem linken Ellbogen dahingleitet. Snape stößt ein leises Gemurmel aus, das als eine Art Bestätigung dient. Er blickt hinüber, um zu sehen, wie Miss Lovegood den Rest ihrer Bücher in ihre Tasche stopft, während sie sich ihnen nähert. Sie hat sich heute Butterblumen ins Haar geflochten und ihre rosafarbene Brille sitzt fest auf ihrem Kopf, obwohl er gerade bemerkt, dass sie als zusätzlichen Schutz eine dünne, perlenbesetzte Kordel hat, die um ihren Hals hängt. »Guten Morgen, Professor Dumbledore«, grüßt sie fröhlich. »Guten Morgen, Professor Snape.« »Guten Morgen, Miss Lovegood«, antwortet Dumbledore. Doch es ist offensichtlich, mit wem sie sprechen möchte, denn sie wendet sich zielstrebig an Snape. »Darf ich Ihnen eine Frage stellen, Professor?« Er weiß diese Höflichkeit immer zu schätzen. Er ist sich sicher, dass sie, wenn er ablehnen würde, nicken und ihnen ihre Privatsphäre lassen würde. Natürlich lehnt er nicht ab. Wenn es sein muss. Ich lerne gerade, wie man den Trunk des Friedens herstellt, aber ich würde gerne die Formel ändern. Sie runzelt demonstrativ die Stirn. Ich mag es nicht, Nieswurz zu verwenden, wissen Sie? Er hat eine äußerst schlechte Energie, und ich denke, sie gehört nicht in einen Beruhigungstrank. Ich habe stattdessen mit Herbarien experimentiert, aber sie sind nicht säurehaltig genug. Ich habe Professor Slughorn gefragt, aber er war keine Hilfe. Wenn ich anmerken darf, Miss Lovegood, sagt Snape mit einem Anflug von Spott, der einer Stichelei noch am nächsten kommt. Den Trunk des Friedens scheint mir etwas zu sein, das Sie nun nicht gerade brauchen. Er ist für meinen Vater, sagt sie, und obwohl sie nicht mehr über eine problematische Zutat spricht, kehrt ihr übliches Lächeln nicht in ihr Gesicht zurück. Er ist im Moment sehr angespannt, aber das Zubereiten von Zaubertränken macht ihm Angst. Dies lässt Snape innehalten. Es ist vielleicht das bedrückteste Gesicht, das er je von ihr gesehen hat, und er begegnet ihren Augen nur einen Moment lang, bevor er wieder wegschaut. Plötzlich wird ihm bewusst, dass er in noch mehr persönliche Details eingeweiht werden könnte, als er bereit ist zu erfahren. Luna Lovegood sieht im Gegensatz zu seinen vorherigen Bemerkungen aufrichtig besorgt aus, und es trifft ihn plötzlich, dass das Mädchen ihn in einer viel persönlicheren Angelegenheit als sonst um Hilfe bittet. Er zögert, in Gegenwart von Dumbledore zu sprechen, und so geht er es vorsichtig an. »Einige deutsche Tränkemeister hatten vor ein paar Jahren einen ähnlichen Gedanken«, sagt er. Er kann das Hochziehen von Dumbledores Augenbrauen förmlich spüren, aber er fährt entschlossen fort. »Nieswurz ist zugegebenermaßen als chemische Substanz recht instabil. Obwohl sie den Trunk des Friedens nicht im Besonderen untersucht haben, konnten die Tränkemeister einige der feineren Elemente, die in der Wurzel enthalten sind, genau bestimmen und bewerten. Es ist möglich, dass ihre Analyse dieser Bestandteile Ihnen bei der Suche nach einer Alternative von Nutzen sein kann. Ich glaube, ich habe irgendwo eine Übersetzung Ihrer Studie.« Hier macht er eine Pause, um sich zu räuspern. »Ich nehme an, ich könnte Ihnen erlauben, sie durchzusehen, sollte ich sie zufällig finden.« Er verengt die Augen, um Dumbledore zu zeigen, dass er verärgert darüber ist, auf diese Weise belästigt zu werden. »Aber es ist die einzige Übersetzung, die ich habe, und es würde mir stark missfallen, wenn sie verloren ginge oder beschädigt würde.« Seine plötzliche Ungeduld mit ihr scheint sie gar nicht so seltsam zu finden. »Das klingt, als wäre es sehr hilfreich für mich. Ich werde vorsichtig damit sein.« »Das hoffe ich doch.« Miss Lovegood nimmt dies als Entlassung und die beiden Professoren stehen einige Augenblicke lang schweigend da, während sie davonschlendert, ihre Radieschenohrringe schwingend, die Stirn in Falten gelegt, während sie wieder einmal tief in Gedanken versunken ist. Es ist still und irgendwo beginnt eine Taube zu gurren. »Sie liegt Ihnen am Herzen, nicht wahr?« »Natürlich nicht«, lügt Snape, und die Tatsache, dass Dumbledore das durchschaut, hat nichts mit Legilimentik zu tun. »Und selbst wenn es so wäre«, fügt er bitter hinzu, »in ein paar Monaten wird es keine Rolle mehr spielen, nicht wahr?« »Ach, Severus«, sagt der Schulleiter, und Snape ist sich nicht sicher, ob die Sanftheit in seiner Stimme ihn den alten Zauberer mehr oder weniger hassen lässt, als er es ohnehin schon tut. Dumbledore geht zum Fenster und legt seine gesunde Hand auf das Fensterbrett, das Gesicht der Sonne zugewandt, während er tief die taufrische Luft einatmet. Er blickt zurück, die Augen funkeln. »Ich denke, jedes bisschen Mitgefühl ist von Bedeutung.« Snape lässt sich auf seinem Platz auf der Tribüne nieder und wickelt missmutig seinen Umhang um sich. Einem Quidditch-Spiel beizuwohnen ist das Letzte, worauf er Lust hat, und er geht nur in der Hoffnung hin, dass Mr. Weasley etwas wirklich Dummes tut und ihm damit etwas bietet, worüber er sich nur halbwegs amüsieren kann. Er bemerkt nicht sofort das leise Getusche in der Kommentatorenloge, ein paar Sitze weiter unten, aber er dreht den Kopf, als er eine vertraute Stimme über die Lautsprecher hört. Er kann nicht leugnen, dass ihn ein kleiner Schauer der Freude durchfährt. »Hallo, meine Damen und Herren. Wir werden heute ein tolles Spiel erleben. Die Sonne scheint, das Wetter ist warm und die Schlickschlupfe, von denen es gestern hier draußen wimmelte, scheinen mit dem Wind nach Osten weitergezogen zu sein.« Der Wind, so bemerkt Snape, geht aus westlicher Richtung, aber das bestätigt nur, dass dies ein weitaus größeres Vergnügen sein wird, als alles, was die Gryffindors je hätten tun können. Das Spiel beginnt und Snape stellt schnell fest, dass ihn das Geschehen in der Kommentatorenbox mehr interessiert als das auf dem Spielfeld. Miss Lovegood kennt von niemandem den Namen, außer von Potter und den beiden Weasleys. Sie benutzt für den Rest Namen wie »Sehr große Hufflepuff-Junge«, »Rothaariges Mädchen aus meinem Zauberkunstkurs« und »Der Gryffindor mit der Brille, der nicht Harry ist«. Minerva korrigiert sie jedes Mal mit zunehmender Aufregung und im Laufe der nächsten halben Stunde wird ihre Stimme immer schriller, wenn sie das Mädchen daran erinnert, dass sie sich zum Spiel äußern muss und nicht dazu, welchen Dünger Hagrid verwendet, damit der Rasen so grün aussieht. Snape beobachtet sie und wie am Abend von Slughorns Party würde jeder, der ihn ansieht, bemerken, dass sein Gesicht weicher ist, weniger beunruhigt als sonst. Schließlich verstärkt sich seine Belustigung zu einem Kitzeln in seiner Kehle. Und Dumbledore ist nicht da und die Luft fühlt sich gut an auf seinem Gesicht und trotz seiner Bemühungen ist er nicht leer. Und er lacht. Das Gefühl ist zweifellos merkwürdig. Es ist nicht das kalte Kichern, das er gewöhnlich zeigt. Diesmal lacht er nicht auf Kosten anderer. Es ist warm und es brodelt in ihm und das Besondere am wahren Lachen ist, dass es nicht kontrolliert werden kann und soll. Er unterdrückt es nicht, baut keine Mauern dagegen auf. Dieses Lachen ist ungehemmt hörbar, sein Timbre satt und tief aus seiner Brust, und es stellt sich nicht einmal die Frage, ob es sich ehrlich gut anfühlt. »Was ist so lustig, Severus?« zischt Minerva und reißt den Kopf in seine Richtung. Doch sie hält inne und schaut verblüfft, als sie das echte Lachen auf seinem Gesicht sieht. Dann bemerkt ihn Miss Lovegood und sie legt ihre Hand auf das Mikrofon, bevor sie sich über Minerva und den Rand der Loge beugt. »Wie mache ich mich, Professor?« fragt sie in einem lauten Flüsterton. »Hervorragend, Miss Lovegood.« Minerva schaut ziemlich verdutzt zwischen den beiden hin und her und öffnet den Mund, um ihre Verwirrung zu äußern, als Miss Lovegood fröhlich einwirft. »Oh, Gryffindor hat gepunktet!« »Ich weiß allerdings nicht, wie viele Punkte sie haben.« 60, Miss Lovegood!« Snape setzt sich wieder auf seinen Platz und hört zu, leise lächelnd und völlig zufrieden. Er hört zu, als sie ihm von Wolken erzählt, die wie Alpakas geformt sind, und von den wenig abtrünnigen Schlickschlupfen, die sich in Andrew Kirks Ohren eingenistet haben müssen, von der direkten Korrelation zwischen Sonneneinstrahlung und guter Laune. Am Ende hat er sogar begonnen, ein Spiel mit sich selbst zu spielen, indem er versucht zu entscheiden, welche von Miss Lovegoods Beobachtungen völlig Fantasie sind und welche vielleicht ein wenig Wahrheit beinhalten. Es könnte der beste Tag sein, den Snape seit 20 Jahren hatte. Die Flammen aus Hagrids Hütte färben den Himmel unheilvoll rotbraun, und als Snape am Rande des verbotenen Waldes innehält, um durch den Rauch einen letzten Blick auf das Schloss zu werfen, schießen ihm viele Bilder durch den Kopf. Wie der abnehmende Mond um Mitternacht blau durch die Fenster im sechsten Stock leuchtet, das dunkle Mahagoniholz der Regale im Zaubertränke-Klassenzimmer, das perfekte Smaragdgrün des Rasens am ersten warmen Frühlingstag, ein blond gelocktes Mädchen, das in einen Kessel hinabschaut, aus dem lila Rauch aufsteigt. Er wendet den Blick ab und disappariert mit einem leisen, traurigen Plopp. Schulleiter zu sein, ist vielleicht das Schlimmste, was Snape je passiert ist. Nein, Dumbledores Entscheidung, den verfluchten Ring anzulegen, ist das Schlimmste, was Snape je passiert ist, aber dies kommt gleich an zweiter Stelle. Es ist nicht so, dass es ihn überrascht, vielmehr ist er völlig verzweifelt. Das Schwert von Gryffindor zu beschützen, erweist sich als kniffligeres Schachspiel, als er erwartet hat, und das echte Schwert hat noch nicht einmal sein Versteck hinter Dumbledores Porträt verlassen. Er sieht sich drei Schüler an, die vor ihm stehen. Mr. Longbottom, Miss Weasley und, natürlich, Miss Lovegood. Mr. Longbottom sieht so wütend aus, als würde er ihn anspucken wollen. Hätte jemand Snape vor 7 Jahren gesagt, dass der plumpe, stümperhafte Gryffindor ihn eines Tages überragen würde, kantig, imposant und ganz und gar der Anführer einer Rebellion, hätte er sich totgelacht. Im Vergleich dazu verliert Snape schnell an Gewicht, von dem er nicht wusste, dass er es überhaupt hatte. War er anfangs hager und schlaksig, sieht er jetzt so aus, als könnte Mr. Longbottom ihn einfach in zwei brechen. Oder mittlerweile sogar Miss Weasley. Der Rotschopf sieht so aus, als wäre sie bereit, ihm die Gliedmaße aus dem Körper zu reißen. und er denkt daran, dass er wieder anfangen muss zu essen, ob er will oder nicht. Ein wehender Umhang kann nicht alles verbergen. Und dann ist da noch Miss Lovegood. Sie sieht weder erfreut noch verärgert aus, und Snape ist sich nicht sicher, warum das so ist. Sicherlich hätte sein Verrat sie am meisten verletzt, und sie hat jedes Recht, am wütendsten von allen zu sein. Dennoch ist er sich nicht sicher, ob sie einfach zu fröhlich ist, um den Ernst ihrer Situation zu verstehen, oder ob sie zu hartnäckig in ihrer Moral ist, um sich darum zu kümmern. Zumindest vermutet er, dass Miss Lovegood einfach nicht weiß, wie man hasst. Es ist natürlich nicht so, dass Snape tatsächlich etwas davon wirklich denkt. Heutzutage ziehen seine Gedanken durch seinen Geist wie gezwirbelte Steine über stilles Wasser. Um sich sicher zu fühlen, denkt er selten in ganzen Sätzen oder starken Bildern, die zu laut und zu leicht zu lesen sind. Meinungen und Gefühle ziehen in vagen Begriffen und Stimmungen vorbei, flüstern wie durch Radiorauschen. Und dieser mentale Nebel hält seine Geheimnisse und seine wahren Absichten verschleiert. Erst wenn er allein ist, erlaubt er seinen Gedanken in voller Form zu existieren, und er nutzt die Zeit, um Szenarien und Notfallpläne zu entwerfen, damit ihn nichts unvorbereitet erwischt. Er kann nicht sagen, dass er für alles einen Plan hat, aber hat sicherlich für einige ziemlich schreckliche Situationen geplant. Das hier ist mehr oder weniger eine von ihnen. Amicus Carrow hält einen Vortrag über die Macht des dunklen Lords, und ihr Gören seid machtlos, ihn aufzuhalten, und wartet nur, bis ihr seht, was wir tun werden, und Snape nimmt die 3 konfiszierten Zauberstäbe von Alecto entgegen, bevor er ein scharfes »Bist du fertig, Amicus?« einwirft. »Ob du es glaubst oder nicht, ich würde heute Abend auch gerne das ein oder andere Wort sagen wollen.« »Was immer sie mit uns vorhaben, wir haben keine Angst«, spottet Mr. Longbottom. »Das bezweifle ich nicht, obwohl ich denke, dass sie von jeglichem Unfug absehen würden, wenn sie wüssten, was das Beste für sie ist.« Er dreht sich leicht. »Amicus, hol bitte Hagrid.« »Wozu brauchst du diesen blöden Trottel?« spuckt der zerlumpte Zauberer. Snape zieht die Stirn in Falten. »Ich glaube nicht, dass ich nach deiner Meinung gefragt habe, Amicus. Geh runter zu dieser flohverseuchten Hütte, dass er sein Haus nennt, und bring ihn hierher.« Er verengt die Augen, als der Todesser sich nicht sofort zum Gehen wendet. »Stell nicht meine Geduld auf die Probe.« Snape sieht ihm verärgert hinterher und wendet sich dann den hohen Fenstern zu, die das Gelände überblicken. Sein Umhang legt sich in einem Wirbel um seine Füße, und er steht kerzengerade, die Hände ordentlich hinter dem Rücken verschränkt. Die Hoffnung ist, dass er einschüchternd aussieht, oder zumindest arrogant. »Sie wollen's also einfach hier stehen lassen?« sagt Miss Weasley mit einem abfälligen Schnauben. »Ich hätte gedacht, Sie hätten etwas zu sagen nach all dieser Zeit, die Sie sich hier drin verkrochen haben.« »Ich schaue mir lieber den Sonnenuntergang an«, sagt Snape mit einer Nonchalance, die ein wenig an seinen Vorgänger erinnert. Es ist der Ton, den der alte Zauberer immer anschlug, wenn ihm eine Frage gestellt wurde, die er nicht beantworten wollte. »Ich hätte nie gedacht, dass die Aussicht aus dem Büro des Schulleiters so spektakulär sein würde.« »Aber Snape, sei still, Alecto, ich denke nach.« Snape blickt über den Rasen, den See. Es ist ein Glück, dass die 3 das Schwert nicht mitnehmen konnten. Aber es ist weniger Glück, dass es Amicus war, der sie erwischt hat, und nicht er selbst. Das wäre sehr viel einfacher gewesen. Aber Snape nimmt an, dass nichts mehr einfach ist. Die Überlegung für das aktuelle Szenario sieht so aus. Für den Fall, dass irgendwelche Schüler, egal ob Anführer der Rebellion oder andere, etwas Besonderes Unbotmäßiges tun, schickt er sie mit Hagrid in den verbotenen Wald, um angeblich Zutaten für einen Trank zu sammeln, der für die Vorräte des dunklen Lords bestimmt ist. Das funktioniert auf der Seite der Carrows, weil sie nicht genug mit der Schule vertraut sind, um zu wissen, dass der verbotene Wald viel weniger bedrohlich ist, als der Name vermuten lässt. Und es funktioniert auf der Seite der Schüler, die so empört darüber sind, dass sie Vorräte zur Unterstützung des dunklen Lords sammeln müssen, dass sie nicht darüber nachdenken, wie milde die Strafe ist. Obwohl der Wald etwas lebhafter geworden ist, wissen weder die Carrows noch die betreffenden Schüler, dass Snape mit Firenze in Verbindung steht, der zu den freundlicheren Zertauren-Clans geflohen ist. Aus demselben Grund, aus dem der Waldrand sorgfältig gegen das Vordringen der Agromantulas und Ghouls bewacht wird, werden die 3 Schüler und Hagrid gut beschützt sein. Der Plan ist zwar nicht unfehlbar, Schließlich ist nichts einfach, aber er soll so grausam wie möglich klingen und so wenig Risiko wie möglich bergen. Das ist natürlich nicht das, was in Snapes Kopf vorgeht, sondern nur diese eine Spur von Wissen, die über sein Bewusstsein huscht. Er sieht zu, wie die Sonne über den westlichen Bergen untergeht. Das Licht leuchtet erst grapefruitrosa, verwandelt sich dann in staubiges Purpur, dann in ein tiefes, glimmerndes Ozeanblau. Im Gegensatz zu dem, was er Alecto erzählt hat, denkt er nichts. Er ist leer. Letztendlich. Snape fährt aus seiner Meditation hoch, als er hört, wie die Tür geöffnet wird. Und er dreht sich langsam um zu sehen, wie Hagrid in den Raum stapft, Amycus auf den Fersen, den Zauberstab in der Hand. Er bleibt stehen, starrt Amycus auf eine Weise an, die den Zauberer leicht zurückschrecken lässt, stemmt dann die Fäuste in die Hüfte. Der Halbriese ist eindeutig wütend. »Was haben Sie mit den Kindern vor, Snape?« »Ich habe nicht vor, ihnen etwas anzutun«, antwortet er mit ausdrucksloser Miene. »Da sie jedoch so versessen darauf zu sein scheinen, mir das Leben schwer zu machen, scheint es logisch, dass ich sie stattdessen zur Zusammenarbeit mit mir zwingen muss.« Er blickt zwischen den Vieren hin und her, aber selbst in diesem Zustand kann er nicht lange auf Miss Lovegoods Gesicht verweilen. »Nun, der dunkle Lord hat mich gebeten, ihm eine weitere Ladung Veritaserum zu schicken. Aber ich finde, dass mein Vorrat an Sumpfmyrte ziemlich dürftig ist.« Ihr werdet in den verbotenen Wald gehen und mindestens 6 Unzen davon finden und sie mir bis zum Morgengrauen herbeischaffen. Er geht zu seinem Schreibtisch und nimmt ein Buch in die Hand, in dem er zu blättern beginnt. Es wächst in Form eines kurzen Strauches mit tränenförmigen Blättern. »Ich weiß, wie es aussieht, Professor«, unterbricht ihn Miss Lovegood, und obwohl er sich auf dem Absatz umdreht, um sie anzustarren, sieht sie nicht ängstlicher aus als am ersten Tag im Zaubertränkeunterricht. Er wirft das Buch zurück auf sein Pult, wo es mit lautem Klatschen landet. »Schön«, sagt er und klingt irritiert. »Dann werde ich mir nicht die Mühe machen, es Ihnen zu zeigen. Ich hoffe, Sie kommen ohne aus.« Er greift in seine Manteltasche und holt ein altes, ausgefranstes Taschentuch heraus. »Darin können Sie die Zweige sammeln.« »Ich habe eins.« Miss Lovegood hat immer noch ihr kleines rosa Täschchen um die Hüfte geschnallt, und er sieht nur kurz die Köpfe von 5 Flächen, bevor sie ein großes Taschentuch herauszieht, das seinem eigenen nicht unähnlich ist. Sie hält es hoch. »Nehmen Sie ein zusätzliches«, sagt er und drückt es ihr in die Hand, obwohl er sich selbst dafür rügt, dass er nicht ein wenig mehr Gift in den Befehl gelegt hat. Er hat im Moment keine Zeit, über Miss Lovegoods Verhalten nachzudenken, da er sich auf einen genau abgestimmten Plan konzentrieren muss. Er ist nicht gerade angetan davon, sie mit Hagrids rosa Regenschirm als einzige Verteidigung in den Wald zu schicken, aber er will ihnen auch nicht so ohne weiteres irgendwelchen Schutz bieten, während die Carrow-Geschwister ihn so genau beobachten. Er wirft einen Blick auf Hagrid und streicht seinen Geist mit kurzer Berührung von Legilimens, bevor er das Wort neu ergreift. »Ich werde eure Zauberstäbe behalten«, beginnt er, doch er hat nicht die Absicht fortzufahren. Wie Snape vorausgesehen hat, unterbricht Hagrid ihn wütend. »Das können Sie nicht tun«, bellt er. »So können Sie nicht schutzlos da reinschicken, es ist zu gefährlich. Der Wald wimmelt nur so von Biestern, seit ihr Typen hier seid.« Snape ist ruhig und leer, und so nimmt er keinen Anstoß an Hagrids Verwendung von »ihr Typen«. Stattdessen macht er eine Pause, die den Anschein erweckt, als würde er nachdenken. Und er blickt zu Miss Lovegood hinüber. Sie sieht ihm unverwandt in die Augen, und etwas in ihm, etwas, das nichts mit seiner Logik und seinen Strategien zu tun hat, sagt ihm, dass sie es irgendwie weiß. Der Gedanke beunruhigt ihn, und er schiebt ihn schnell beiseite. Unabhängig davon, was Miss Lovegood weiß oder nicht weiß, spürt er, dass sie ihm zumindest keinen Ärger machen wird. Er greift in seinen Umhang und holt den Zauberstab der Ravenclaw heraus, bevor er ihn ihr hinhält. »Der dunkle Lord hat befohlen, dass es an dieser Schule keine ernsthaften Verletzungen geben darf, und ich nehme an, das gilt auch für Sie drei. Da Sie die Kundigste zu sein scheinen, Miss Lovegood, vertraue ich darauf, dass Sie dafür sorgen werden, dass seine Wünsche eingehalten werden. Es ist einschließlich in Ihrem besten Interesse.« Er entlässt sie und die 4 verlassen den Raum, während die beiden Carrows noch miteinander kichern. »Sie werden die ganze Nacht herumirren«, kichert Alecto. Das ist wie die Suche nach einer Nall im Heuhaufen. Den Zentauren werden sie erwischen, bevor die... Habt ihr nichts Besseres zu tun? Snape bellt und die beiden huschen zur Tür, sodass es im Büro still wird. Er setzt sich hinter den Schreibtisch und holt die Zutaten für eine Kanne Tee. Aus dem Ausguss steigt bereits Dampf auf, als Snape sich an Dumbledore in dessen Porträt wendet und hinzufügt, »Ich würde Ihnen welchen anbieten, wenn Sie ihn trinken könnten.« Der alte Schulleiter runzelt die Stirn und der kleine Scherz, wie unbedeutend er auch sein mag, beruhigt ihn ein wenig. Es dauert kaum ein paar Stunden, bis es an der Tür klopft. »Herein!« ruft er. Miss Lovegood tritt ein und nähert sich dem Schreibtisch, wobei sie nicht schlechter aussieht als beim Verlassen. »Das ging ja recht schnell«, sagt er kalt. »Ich hoffe für Sie, dass Sie ordnungsgemäß geerntet haben.« Sie überreicht ihm das in ein Taschentuch eingewickelte Päckchen und tatsächlich, als er es auspackt, sieht er etwas mehr als 6 Unzen makelloser Sumpfmyrtenstängel. »Es gibt einen großen Fleck davon am Rand derselben Stelle, wo auch der Beifuß wächst, Professor.« Sie sagt das mit einem Hauch von einem traurigen Lächeln und mit einem Ton, der eher zu einem sanften Vorwurf passt. »Dummer Professor«, scheint sie zu sagen. »Das wussten Sie doch.« Er blickt zu ihr auf, erschrocken, obwohl es sich nicht auf seinem Gesicht zeigt. Ihre Blicke treffen sich wieder und in diesem Moment weiß Snape, dass er die gleiche Fehleinschätzung gemacht hat wie 6 Jahre zuvor. Miss Lovegood ist nicht dumm oder leichtsinnig furchtlos. Es ist nicht einmal so, dass sie unfähig ist, Hass zu empfinden. Trotz der Tatsache, dass er leer ist, dass kein Licht der Emotion oder gar der Menschlichkeit in seinen Augen liegt, sieht Miss Lovegood ihn an und er ist sich sicher, dass sie es weiß. »Nun denn«, knurrt er, »ich nehme an, dieses Mal hatten Sie und Ihre Freunde Glück.« »Ja, wir hatten großes Glück.« Sie deutet auf die Zauberstäbe von Mr. Longbottom und Miss Weasley, die er auf dem Schreibtisch ausgebreitet hat. »Kann ich die wieder mitnehmen?« Er nickt und sie verstaut sie sicher in ihrem Mantel, bevor sie wieder zu ihm aufsieht. »Ich werde versuchen, nicht noch einmal Ärger zu bekommen.« »Sehen Sie zu, dass Sie keinen mehr bekommen.« »Oh«, sie brummt ein weiteres Mal und greift wieder in ihren Mantel, bevor sie ein zweites Päckchen herauszieht. Diesmal mit ihrem eigenen violett gestreiften Taschentuch umwickelt. »Das ist ebenfalls für Sie.« Er nimmt es wortlos an und sie wendet sich mit einem Schwung ihrer blonden Haare zum Gehen. »Gute Nacht, Professor.« Er sieht zu, wie sich die Tür hinter ihr schließt, bevor er es auspackt. Es ist zum Bersten voll mit frischen Beifußblättern. Er schaut zu Dumbledores Porträt hinüber und es ist selten, dass er den alten Schulleiter so überrascht gesehen hat. »Was sollen wir mit dem Mädchen machen?«, fragt Dumbledore und rückt seine Brille zurecht. Snape antwortet nicht, aber die liebevolle Verabschiedung des Mädchens, »Gute Nacht, Professor«, rührt etwas in ihm. Er weiß, dass es sich ähnlich wie Trauer anfühlt, wie eine beißende Einsamkeit, wie die Art von Leere, die einen erschütternden Verlust begleitet. Er weiß nicht, dass er Luna Lovegoods Stimme nie wieder hören wird. Es ist der erste Abend des neuen Halbjahrs. Snape weiß, dass etwas Unheilvolles passieren wird, als er den Tumult auf der Treppe vor dem Büro hört. Aber er rechnet nicht damit, dass sich die Tür öffnet und eine zerzauste Minerva McGonagall zum Vorschein kommt, die die Tür mit einem schnellen Tritt ihres Stiefels mit Absatz vollständig aufsprengt. Das schwere Holz kracht mit einem ohrenbetäubenden Knall gegen das Bücherregal dahinter. »Das war's«, brüllt sie. »Das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte.« Die Carrows sind ihr dicht auf den Fersen. Beide sehen ein wenig zerschrammt aus, aber ihr Geschrei übertönt alles, was Minerva sagt, und Snape kann sich keinen Reim drauf machen, worüber genau sich alle so aufregen. Je mehr Sekunden so vergehen, desto unruhiger wird er, bis er schließlich seine Stimme über den Lärm erhebt. »Ihr alle, seid jetzt still und sagt mir, was passiert ist!« Er begegnet Minervas Augen. »Sagen Sie mir, was passiert ist.« Sie antwortet nicht sofort, aber als sie schließlich spricht, tut sie es mit einem spöttischen Grinsen. »Wissen Sie es denn nicht? Ich dachte, Sie wüssten alles, was in Ihrer Schule passiert.« Die Worte sind kaum aus ihrem Mund, als er den Kopf in Alektos Richtung reißt. »Rede!« »Ein Team unserer Leute hat den Zug überfallen, als er durch den Bergpass fuhr. Es gab etwas Widerstand, aber wir haben einen der Schüler in Gewahrsam genommen.« Snape sieht sie einen Moment lang ausdruckslos an. Das ist keines der Szenarien, mit denen er gerechnet hatte. Sie, er korrigiert sich. Wir haben einen Schüler aus dem Zug geholt. Die Erstklässler sind völlig aufgelöst, kreischt Minerva. Wir haben sie verhaftet, technisch gesehen. Snape hält inne, schaut zu Minerva, während er verarbeitet, was sie gerade gesagt hat, und dann wieder zu Alecto. Vor den Augen der anderen Schüler, fragt er langsam. Ich weiß nicht, Alecto. Die Hexe zuckt zusammen, als seine Stimme zu einem Schrei ansteigt. Haben die anderen Schüler es gesehen? Nun, sie hätten schon blind sein müssen, um nicht zu sehen, wie ein paar Todesser ein Kind an den Haaren herausschleifen. Also, ja, ich würde sagen, die anderen Schüler haben es gesehen. Wer hat das genehmigt? Schreit Snape, die Augen leuchten und huschen zwischen den beiden Carrows hin und her. Wer hat das autorisiert? Zum Teufel, wenn wir das wüssten, schnauzt Amycus. Ist ja nicht so, als wenn wir davon gewusst hätten. Wie habt ihr es denn herausgefunden? Mit wem habt ihr gesprochen? Dolloff kam aus dem Zug. Dolloff und Greyback. Du hast Greyback in einen Zug mit Kindern gelassen? Oh Mann, ich bin nicht derjenige, der diese Entscheidung getroffen hat. Idioten. Wir versuchen hier eine Rebellion zu unterdrücken und jetzt haben wir eine Schule voll mit verängstigten, wütenden Teenagern. Das macht die Sache viel einfacher. Idioten. Er seufzt und legt die Hand an seine Stirn. Minerva, würden Sie sich um die Erstklässler kümmern? Warum lassen Sie das nicht einen Ihrer Schoßhunde machen? Alecto, sagt er dann, tonlos. Sieh zu, dass du die jüngeren Schüler trösten kannst. Ich werde nicht das Kindermädchen spielen. Tu, was ich sage, Alecto. Die Hexe dreht sich verärgert um und stirbt hinaus, und Snape beginnt sich zu sammeln, während er ihr nachschaut. Er atmet ein paar Mal tief durch. Nun, ich nehme an, dass wir nichts weiter tun können, als zu versuchen, das Chaos zu beseitigen. Er wendet sich seinem Schreibtisch zu und beginnt nach einem sauberen Blatt Pergament zu kramen. Amycus, will ich überhaupt wissen, wen Sie mitgenommen haben? Fragt er und klingt gelangweilt, obwohl seine Gedanken rasen. Das Ministerium hatte in letzter Zeit mit allen möglichen Namen aufgewartet und er hatte ständig Angst, dass einer seiner Halbblutschüler mitgenommen werden könnte. Severus. Snape hatte nicht mit einer Antwort von Minerva gerechnet. Die Zeit scheint sie zu verlangsamen, die Sekunden wickeln sich um jede Silbe seines Namens. Er legt das Pergament, das er in der Hand hält, beiseite. Er dreht sich nicht um und er blickt zu dem Porträt von Anando Dippet vor ihm hinauf. Er weiß, was es heutzutage bedeutet, wenn jemand seinen Vornamen benutzt, vor allem mit solcher Sanftheit. Er ist trotzdem nicht vorbereitet, als sie spricht. Sie haben Luna Lovegood entführt. Snape bewegt sich nicht. Er spricht nicht. Nur Dippet sieht, wie sich seine Augen weiten, den Bruchteil einer Sekunde des Schmerzes, bevor er sie zusammenpresst und sich zur Ruhe zwingt. Er will, dass er leer ist. Wenn ich es mir recht überlege, sagt er, und die Lüge fällt ihm einfach zu, glaube ich, dass ich schon seit einiger Zeit Gerüchte darüber gehört habe, sie zu nehmen. Meiner Meinung nach ist es ein unkluger Schritt, aber ich stelle die Wünsche des Dunklen Lords nicht in Frage. Es kostet Snape jedes Quäntchen Selbstbeherrschung, damit seine Stimme nicht zittert. Er hört leise Schritte und dreht sich mit ausdrucksloser Miene um zu sehen, wie die Professorin für Verwandlung sich ihm langsam nähert und bis auf eine Armlänge an ihn heranrückt. Ihm ist bewusst, dass er seit Dumbledores Tod keinem seiner alten Kollegen mehr körperlich so nahe gekommen ist, und er möchte sie instinktiv wegstoßen. Er will nicht, dass sie sieht, wie sein Gesicht noch hagerer und aschfahler geworden ist, die tiefen Falten, die sich entlang seines Mundes und seiner Brauen gebildet haben, das Grau, das seine Schläfen für einen Zauberer von nur 38 Jahren vorzeitig erobert hat. Er will nicht, dass sie die Aura der Verzweiflung spürt, die trotz all seiner Bemühungen sicher von ihm ausgeht. Severus, sagt Minerva, ihre Stimme sanft, zögernd, fast mütterlich. Ich dachte, Sie mögen Miss Lovegood. Sie testet, ob noch etwas von dem alten Professor, irgendetwas Menschliches in ihm ist. Es ist möglich, dass sie Verdacht schöpft, und so muss er seine Rolle besser denn je spielen, selbst jetzt, wo es fast zu viel zu sein scheint. Es fühlt sich an, als ob jede Ader in seinem Körper vibriert und das Blut in seinem Gehirn rotglühend ist. Doch sein Äußeres ist ruhig, seine Haltung fast träge. Sein Mundwinkel kräuselt sich zu einem kühlen, schmierigen Grinsen und er zuckt ein wenig arrogant mit den Schultern. Dumbledore hat das auch gedacht. Er spürt nicht einmal Minervas Hand, als sie sich mit seiner Wange verbindet. Amycus ist im Nu bei ihr und aus ihrem Mund strömen derart schmutzige Worte, von denen er nicht wusste, dass sie dazu fähig ist. »Raus hier! Ich habe einen sehr wütenden Brief zu schreiben.« »Monster!« schreit sie ihn an. »Sie Monster! Wie können Sie es wagen?« Die Tür knallt hinter ihr zu und er hört, wie Amycus einen üblen Fluch ausstößt, gefolgt von den Geräuschen eines Körpers, der gegen die Tür sackt. Dann Stille. Snape weiß, dass er nicht rausgehen kann, um ihr zu helfen. Er kann niemandem helfen. Ein leises, entferntes Kratzen von Stein ist zu hören, als der Wasserspeier am Fuß der Treppe sich bewegt, um sie hinauszulassen, und dann wieder an seinen Platz zurückweicht. Es ist gespenstisch still im Büro, abgesehen vom Ticken der einzigen Uhr. Snapes Knöchel sind geisterhaft weiß, als er sich an die Schreibtischkante klammert und er versucht, sich aufrecht zu halten, während sein Kopf zu pochen beginnt und der Raum wieder zu schwanken. Es fühlt sich an, als würde ihn jemand erwürgen. Dumbledores Stimme kommt aus seinem Porträt und Snape weiß, dass er nur so getan hat, als würde er schlafen. »Severus«, ruft er. »Severus, geht es Ihnen gut?« Es ist die Absurdität der Frage, die ihn aus der Fassung bringt. Er lässt alle Barrieren fallen und es ist, als würde ein Damm brechen. Mit einem gequälten Schrei nimmt er den nächstgelegenen Gegenstein, ein kristallines Tintenfass, und schleudert es quer durch das Büro. Es verfehlt den Teppich und schlägt satt auf den Boden auf, wobei es schwarze Spritzer auf dem Fuß der Türe hinterlässt. Dort steht ein plumper, geblümter Sessel, eines der wenigen Relikte von Dumbledore. Snapes Zauberstab ist plötzlich in seiner Hand und es gibt einen blendenden Blitz aus rotem Licht, als er danach schlägt. Es gibt ein ohrenbetäubendes Krachen von splitterndem Holz und mit jedem Hieb seines Armes explodieren mehr Splitter und Stoffstücke in einem zerstörerischen Sprühnebel aus dem Sessel. »Du bist leer«, versucht er sich zu sagen, aber er ist nicht leer. Er ist verzweifelt, hysterisch, am Rande des Wahnsinns. Er ist ein bösartiges, verwundetes Ding und er ist voller Schmerz. Und bei all den nebulösen Gefühlen und all der Unsicherheit, die Miss Lovegood ihm im Laufe der Jahre bereitet hat, weiß er, dass dies hier wahr ist. Dieser Schmerz schleicht sich an den größten Schmerz heran, den er in sich trägt, und lässt sich mit ihm nieder in die tiefsten, bittersten Tiefen seiner Seele. Es sollte nicht so sein, denkt er. Luna Lovegood ist nur ein weiteres Leben, das er nicht beschützen konnte, aber er weiß, dass dies eine Lüge ist. Sie ist weit mehr als nur ein weiteres Leben. Und er fragt sich, ob es ein Fehler war, zuzulassen, dass er sich um sie sorgte, ob es ein Fehler war, durch ihre Augen zu sehen oder sich zu erlauben, zu lachen. Zumindest fühlt es sich wie ein schrecklicher, furchtbar schrecklicher Fehler an. Er sollte sich nicht um Miss Lovegood scheren und er sollte sich nicht um Minerva oder Hagrid oder diese Schule oder die Testrale scheren. Er sollte sich nicht um Charity Burbage oder Emmeline Vance oder Mad-Eye oder sogar Dumbledore scheren, aber er tut es. Er sorgt sich mehr, als er jemals gedacht hätte, dass er es sich eingestehen würde und in diesem Moment wünscht er sich, er wäre tot. Dann würde es wenigstens nicht so viel Mühe kosten, leer zu sein. Er wünscht sich, er wäre tot, damit er sich nicht sorgen müsste. Der Sessel ist nichts weiter als ein Haufen Lumpen und Holzsplitter, aber seine Zerstörung wird Luna Lovegood nicht zurückbringen. Er wird Lily Evans nicht zurückbringen. Es wird keinen von ihnen zurückbringen. Snape sackt vor dem Schreibtisch in sich zusammen und der erste zusammenhängende Gedanke, der ihm durch den Kopf geht, ist: Sie muss solche Angst gehabt haben. Er stützt sein Gesicht in die Hände und lässt einen einzelnen untröstlichen Schluchzer heraus. Er fühlt sich älter, als sein Vorgänger es je war. Er sitzt lange Zeit zusammengesunken da. »Sie hätten jemand anders für diese Aufgabe auswählen sollen«, sagt er schließlich. Seine Stimme ist schwach. »Nein«, sagt Dumbledore, »das ist die Bürde, die du tragen musst. Aber wir müssen vorankommen. Geh runter zum Essen, Severus.« Snape weiß, dass Dumbledore recht hat. Er nimmt den Beruhigungstrank aus seinem Beutel und trinkt ihn, bevor er einen kühlenden Zauber auf seine Handflächen wirkt und sie gegen seine Wangen und seine Stirn presst. Er atmet tief durch und versucht, sich wieder zu sammeln. Er weiß durch Dumbledores Ermahnung, dass er das bald tun muss, um nicht den Verdacht aufkommen zu lassen, dass er alles andere als eine leere, monströse Schale ist. »Ich bin leer. Ich bin leer«, sagt er sich, und er kann sich nicht einmal das mechanische Herz des Uhrenturms oder die hallende Zisterne vorstellen, ohne dass nicht auch eine zerbrochene, rosafarbene Brille vor seinen Augen auftaucht. Endlich erhebt er sich, er streichelt mit seinem Zauberstab über die Reste des Stuhls und den Tintenfleck auf dem Büroboden, ohne eine Spur davon zu hinterlassen. Seine Atmung hat sich beruhigt. Er geht zum Essen hinunter, mit starrem Blick, und tut so, als würde er essen. Er weigert sich, an den Ravenclaw-Tisch zu schauen und stellt fest, dass Minerva nicht anwesend ist, obwohl beide Carrows da sind. Er fühlt nichts. Es gibt keine Alternative. Snape ist nur einmal in Malfoy Manor, während Miss Lovegood dort festgehalten wird. Er marschiert schnell und zielstrebig durch die dunklen, marmorierten Gänge. Er fürchtet, dass er, wenn er nur zu lange stehen bleibt und sich anstrengt zu lauschen, nur das Echo eines leisen, ängstlichen Weinens hören könnte. Die Bürotür knallt auf und Snape blickt von dem Stapel Dokumente auf, die ihm das Ministerium gerade geschickt hat. »Es gibt eine Glocke, weißt du«, schnauzt der Schulleiter, aber Electo scheint seine Ermahnung nicht einmal zu bemerken. »Du wirst nicht glauben, was gerade passiert ist.« Was ist es diesmal? Er spürt, wie die Panik in seinem Magen aufsteigt. Exley hat gerade seinen Kopf durch den Kamin gesteckt und mir erzählt, dass es einen Einbruch in Malfoy Manor gab. Potter war dort. Wir hatten ihn. Wir hatten sie alle drei. Snapes Stirn runzelt sich nur ein wenig, als er diese Information aufnimmt. Die Panik lässt nach. Aber deinem Gebrauch von »hatte« nachzuurteilen, nehme ich an, dass wir ihn nicht mehr haben. »Bellatrix hat sie entkommen lassen.« Der Schulleiter hält wieder inne. »Ich verstehe«, sagt er langsam, während sein Gehirn ein Dutzend Berechnungen auf einmal anstellt. »Ich kann ehrlich sagen, dass ich sehr dankbar bin, im Moment nicht Bellatrix Lestrange zu sein. Weiß der dunkle Lord von dieser Entwicklung?« »Oh, er weiß es, und er ist nicht erfreut. Wie haben wir ihn überhaupt erwischt?« »Wo waren sie?« »Sie waren im Forest of Dean, und einer von ihnen hat das Tabu benutzt. Ich hätte den dunklen Lord sofort herbeigerufen, aber anscheinend war da etwas mit einer Tarnung. Exley war sich bei diesem Teil nicht ganz sicher.« Plötzlich schießt ihm ein aufdringlicher Geistesblitz von seinem letzten Besuch im Manor durch den Kopf, und er hält inne, um sich selbst zu überprüfen, bevor er spricht. »Ich nehme an, dass es Potter nicht gelungen ist, einen unserer Gefangenen zu entführen?« Alecto wirft mit einem Seufzer der Abscheu die Hände hoch. »Alle von ihnen. Sie sind alle weg.« »Selbst das Lovegood-Mädchen?« fragt er leise. Er weiß, dass dies keine Frage ist, die er stellen sollte. Es gibt keinen Grund für ihn, sich für sie zu interessieren. Aber er kann sich nicht helfen. In einem plötzlichen Verlust von Kontrolle verwandelt sich der Gedanke fast wie von selbst, vom Gefühl in Worte. »Welchen Teil von alle von ihnen hast du nicht gehört?« »Ja, sogar das Lovegood-Mädchen, obwohl der dunkle Lord vor allem über den Kobold wütend ist. Merlin weiß, warum das so ist.« »Oh, aber das Pikante daran«, fährt sie fort, obwohl Snape nur noch halb zuhört, »ist, dass sie mit Hilfe von Lucius altem Hauself entkommen sind. Als ob die Malfoys nicht schon genug Ärger hätten.« »Wissen wir, wo Potter hingegangen ist?« »Falls ja, hat mir niemand etwas davon erzählt.« Snape versucht, sich zu konzentrieren, und sein Verstand überlegt, ob er sich bemühen sollte, herauszufinden, wie viel der dunkle Lord genau weiß oder nicht. Er kann Potters Aufenthaltsort mit ein wenig Schnüfflerei herausfinden, aber das Spiel ändert sich, je nachdem oder wann die Todesser ihn ebenfalls aufspüren können. »Vielleicht sollte ich hingehen und meine Dienste anbieten«, sagt er schließlich. »Snape«. Er hält inne, denn etwas in Alectos Tonfall, das er vorher nicht gehört hatte, etwas, das fast wie Besorgnis klingt. »Ich kann dich nicht ausstehen, weißt du? Aber wenn ich du wäre, würde ich eine Woche warten, bevor du deine große Nase in die Nähe des dunklen Lords steckst.« Er wirft ihr einen langen, kritischen Blick zu, und als er sicher ist, dass ihre Besorgnis echt ist, nickt er ernsthaft. Zur Kenntnis genommen. Die Hexe zuckt mit den Schultern und macht auf dem Absatz kehrt. Nun, es ist nicht mein Problem, also gehe ich runter zum Essen. Du solltest auch kommen. Sogar Amykos sagt, dass du noch knochiger aussiehst als sonst, und dieser blöde Troll bemerkt sonst gar nichts. Ich komme gleich nach. Die Hexe zuckt mit den Schultern, wirft die Hände hoch, um zu zeigen, wie wenig ihr das eigentlich bedeutet, und schlägt die Türe zu, als sie geht. Es ist wieder still im Büro, aber jetzt liegt etwas ganz anderes in der Luft. Die Spannung, die so oft schwer über dem Raum liegt, hat sich gelockert. Nur ein wenig. Snape stößt zum ersten Mal seit vielen Monaten einen kleinen, kaum hörbaren Seufzer aus. Langsam setzt er sich in den hochlehnigen Schulleiterstuhl und presst seine Handflächen gegen die Schreibtischplatte, die Augen geschlossen, während er seinen Gedanken freien Lauf lässt. Es gibt viel zu tun, wenn er Potters Bewegung verfolgen will, und er weiß, dass der Verbleib des Schwertes und seiner Kopie in den nächsten Wochen oder so bestenfalls dürftig sein wird. Was Bellatrix Fehlverhalten angeht, so vermutet er, dass es die Dynamik des Todesserkommandos etwas durcheinanderbringen könnte, obwohl er bezweifelt, dass irgendjemand radikal nach ihrer Position greifen wird. Zumindest könnte es den Druck auf die Malfoy-Familie verringern. Nachdem sie so lange in der Ungnade des Dunklen Lords gestanden hat, ist es möglich, dass die neue Freiheit sie noch mehr auf die Seite des Lichts ziehen könnte. Andererseits scheint aus Alektos Kommentar hervorzugehen, dass der Dunkle Lord zunehmend frustriert ist, und das könnte eine Verstärkung seiner Offensive bedeuten, die strategisch unklug wäre, aber auch zu mehr Opfern für den Orden führen könnte. Snape katalogisiert diese Fragen und ihre möglichen Antworten und Ergebnisse und ordnet sie so an, dass er die Informationen, die er braucht, möglichst effizient sammeln kann. Es gibt viel zu tun, aber im Moment lässt er sich von einem einzigen, überwältigenden Gedanken ablenken. Miss Lovegood ist in Sicherheit. Es war nicht bloßer Pessimismus, der ihn dazu gebracht hatte, zu glauben, dass sie töten würden. Er war sich nicht sicher, dass sobald ihr Vater unweigerlich versagen würde, sie zu beschwichtigen, sie sich schnell von ihnen beiden trennen würden. Es gab wenig Grund für sie, sie zu behalten, denn sie war nur ein weiteres überflüssiges Leben, nur ein weiteres Ding, das benutzt und bei Bedarf weggeworfen werden konnte. Aber Miss Lovegood, das weiß Snape, ist so viel mehr als das. Vor 5 Jahren wäre er vielleicht nicht sicher gewesen, warum er jetzt so bewegt fühlt, aber in diesem Moment ist es ihm klar. Es ist wahr, dass er grübelt und höhnt und sich von seiner Bitterkeit auffressen lässt. Er war nie in der Lage, dagegen anzukämpfen, und er wird es auch nie sein. Stattdessen war sein einziger Ausweg, das Leben standhaft und eifrig zu bewahren, so dass jedes gerettete Wesen ein winziger Schritt zur Rettung seiner selbst ist und jedes Leben, das unter seiner Aufsicht verloren geht, ein weiteres Vergehen von ihm ist. Aber für Snape ist Luna Lovegood ein Leben, dessen Verlust er nicht ertragen könnte. Denn obwohl er glaubt, dass jedes Leben generell von Bedeutung ist, ist ihr Leben für ihn von Bedeutung. Sie ist für ihn wichtig, so wie Lily Evans es war. Nicht auf dieselbe Weise, aber aus denselben Gründen. Sie ist ihm wichtig, weil sie Snape trotz all seiner Dunkelheit und seines Chaos und trotz des Unrechts, das er getan hat, immer wieder unaufhaltsam zum Guten hingezogen fühlt, wie eine verzweifelte Motte zur Lampe. Daran gibt es keinen Zweifel. Es ist ihm so angeboren wie die Form seiner Hände oder die Farbe seiner Augen oder der genaue Klang, den sein Herz macht, wenn es in seiner Brust pocht. Und doch ist Luna Lovegood so viel mehr wert als das dürftige Geschenk seiner Wertschätzung, denn die Welt ist schon mit zu vielen edlen Helden und hochmütigen Schurken und Rüpeln gefüllt, die ihre Unsicherheit mit Kleinigkeit bekämpfen. Aber es gibt nicht annähernd jemanden wie Miss Lovegood, der die Frage stellt, wie ist es magisch, der die Schönheit in einem Zauberspruch hört, der direkt aus dem Herzen kommt, die den Tyrannen als das sieht, was er ist, und ihn dafür nicht hasst. Miss Lovegood ist etwas Besonderes für ihn, ja, aber sie ist auch einfach etwas ganz Besonderes. Natürlich wird sie das nicht schützen, das weiß Snape. Sie könnte natürlich trotzdem sterben. Es könnten immer noch alle sterben. Er könnte in seiner ultimativen Mission scheitern, Potter könnte in seiner ultimativen Mission scheitern, und der Dunkle Lord könnte dennoch erfolgreich sein und jedes Wesen, das im Licht existiert, völlig verwirken. Aber zumindest sitzt Miss Lovegood nicht mehr kalt und hungrig in einem Kerker, während sie leer lächelt, obwohl sie Angst hat und sich fragt, wann sie sie holen werden. Miss Lovegood ist, so hofft er, irgendwo, wo es sicher und warm ist. Sie ist irgendwo, so hofft er, wo sie sich ausruhen kann, bis zu dem Tag, an dem sie unweigerlich wieder in den Kampf eingreift, weil sie so mutig und hartnäckig ist, wie sie klug und geheimnisvoll und wundervoll seltsam ist. Das ist das Beste, was Snape sich für sie wünschen kann. Er fühlt sich erleichtert und auch traurig und stolz und eine Million anderer nuancierter Dinge, die so sehr miteinander vermischt sind, dass er weiß, dass es sinnlos ist, zu versuchen, sie zu benennen. Es liegt nicht in seiner Natur, und vielleicht liegt mehr Wahrheit, denkt er, in den Gefühlen als in der Benennung. Er schüttelt den Kopf und erlaubt sich für ein paar Momente in diesem Gefühl des kostbaren Trostes zu schwelgen, bevor er diese Emotionen verstaut und sich erhebt, um das Porträt von Phineas Nigellus Black zu rufen. Er tut dies mit einer neu gewonnenen Entschlossenheit. Snape hört nie wieder von dem blond gelockten Mädchen, obwohl er gelegentlich an sie denkt und sich erlaubt zu hoffen.